Viel zu tun, der Podcast über Berufe und wie man zu ihnen kommt. Hey und grüß euch, ich bin heute mit der Raffaella Edelbauer hier. Grüß dich Raffi. Hallo. Und, was machst du so? Ich bin Schriftstellerin, freischaffende Schriftstellerin. Also Autorin, du schreibst Bücher wirklich hauptberuflich. Genau, unter anderem Bücher, ja. Cool. Das heißt, was ist von dir? Naja, also zum Beispiel das Buch Entdecke, das ich gerade herausgebracht habe, beim Kleber Verlag. Mhm. Und auch einige Hörspiele. Und momentan schreibe ich an einem zweiten Roman. Okay, das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Autorin ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, wo es eine Ausbildung dafür gibt. Wie kommt man zum Schreiben? Also das stimmt auf der einen Seite, dass es keine Ausbildung gibt. Ich bin in der einzigartigen Lage nicht, aber doch in einer noch nicht die Regel ausmachenden Lage, es tatsächlich aber studiert zu haben. Okay, das heißt, was hast du studiert? Ich habe Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst studiert. Okay, ja. Ein Studium, das es erst seit, wann war denn das, 2009, das sind jetzt doch schon 8 Jahre gibt. Ja. Und ich war im ersten Jahrgang. Okay, das heißt, das ist wirklich eine Ausbildung in Richtung Autorenarbeit hin. Genau, also der große Unterschied zu anderen sogenannten, wie soll man sagen, Lehrstudien, wo man wirklich einen Beruf erlernt, ist, dass man es eigentlich schon vorher können muss. Das heißt, es gibt eine Aufnahmeprüfung, die sehr, sehr streng ist. Also es waren 400 Kandidaten und es werden zwischen 10 und 15 aufgenommen pro Jahr. Okay. Das heißt, man muss schon auf einem hohen künstlerischen Niveau sein und hat dann einfach die Möglichkeit, mit anderen Leuten, die ebenfalls schreiben und natürlich, also die Lehrenden sind alle Berufsschriftsteller, daran zu feilen. Okay, das heißt, da bist du dann dabei gewesen. Genau, was 3 Jahre. Was lernt man dort? Also ein Argument, das dann sehr oft kommt, ist, dass Leute sagen, ja, aber man kann Schreiben nicht lernen. Okay. Und das stimmt natürlich auf der einen Seite, den künstlerischen Impuls kann man nicht lernen, den muss man mitbringen. Aber man schafft es in der Diskussion doch immer wieder Schwächen oder so Marotten, die sich eingeschlichen haben, einfach wieder zu verlernen. Ja, also das ist vielleicht das Ironische daran, man erlernt nicht, sondern man verlernt eher. Man wird eher auf eine produktive Bahn gelenkt, könnte man das so sagen. Genau, und man hat natürlich auch die Möglichkeit, mit Verlegern und Leuten, die im Literaturbetrieb arbeiten, auch einfach ein bisschen zu schauen, wie der Hase läuft. Mhm. Weil die meisten Leute wissen nicht, wie schafft man es, ein Buch zu veröffentlichen, was für Gagen sind üblich bei einer Lesung und so weiter. Und diese ganzen Raffinessen kann man doch sehr gut erlernen. Da wird das doch so ein bisschen gesagt, ungefähr so funktioniert. Da hast du schon ein großes Thema angeschrieben. Also fangen wir mal am Anfang an. Wie hast du gesagt, okay, ich möchte jetzt dieses Buch schreiben, oder ist das erst zu dem geworden, was es schließlich geworden ist? Also es war natürlich nicht das erste Buch, das ich geschrieben habe, sondern ich habe einfach schon regelmäßig geschrieben, also ich habe sicher täglich geschrieben, seit ich 15 war oder 14 war. Du bist jetzt 26. 26, genau. Okay. Und also es ist über ein Jahrzehnt davor geschehen schon, sozusagen. Ich habe mit diesem Buch habe ich eigentlich begonnen, weil ich davor schon einen Roman fertig geschrieben habe. Dieser Roman hieß Dave. Und ich wollte eigentlich eine Serie kleiner Texte schreiben, die so ein bisschen Sprachexperimente sind, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mal was schreiben, das nicht sofort ein Produkt ist. Okay. Ich will sozusagen ein Projekt, wo ich mich weiterentwickeln kann, damit nicht jeder Roman, den ich in Zukunft schreibe, klingt wie der andere. Es war eigentlich ein Zwischenprojekt. Und ich bin dann draufgekommen, dass es den Leuten extrem gut gefallen hat. Also ich habe daraus gelesen, es sind sehr, sehr viele Leute gekommen und haben mich danach gefragt, ob man das kaufen kann. Ja, und so bin ich eigentlich draufgekommen, das zu bündeln und zu einem Verlag zu schicken. Und es hat sofort der erste Ja gesagt, den ich gefragt habe. Super. Und das war ein Wiener Verlag, der heißt Kleber. Ja. Genau. Und dann bin ich noch in die glückliche Lage gekommen, dass ich für einen dieser Texte, nämlich die Kartografie, einen Grafiker gefragt habe oder einen Maler, ob er mir das illustrieren kann. Ja. Und der war dann auch so begeistert von den Texten, dass wir gesagt haben, wir machen daraus ein größeres Projekt und er illustriert all diese Texte. Und so ist das eigentlich so ein Gesamtkunstwerk geworden. Ja, das heißt nicht nur was zum Lesen, sondern auch ein bisschen was Grafisches. Genau, also wir haben es jetzt auch eingereicht zu Österreichs schönstem Buch. Cool. Und nochmal schauen, hoffentlich kommen wir in die Endeswahl. Ja. Wie lange hast du jetzt daran geschrieben? Kannst du das einschätzen? Das war außergewöhnlich schnell, okay. Dass ich dieses Buch fertiggebracht habe. Also für den Roman davor, der jetzt hoffentlich dann auch erscheint, habe ich 2 Jahre gebraucht. Ich glaube, das ist eine ziemlich normale Zeit für einen Roman, wenn man intensiv dran arbeitet, 2 Jahre. Mhm. Für dieses Buch habe ich 4 Monate gebraucht. Okay, das heißt, war das super schnell. Das waren Ideen, die haben sich einfach auch schon über Jahre angestaut. Ja, von der Muse geküsst. Genau, ja. Super. Das heißt, dann bist du mal fertig mit dem Buch. Ja. Was dann? Wie es bei mir gelaufen ist oder wie es generell geht? Sowohl als auch. Machen wir mal bei generell und dann bei dir. Okay, also generell ist es so, dass man dann natürlich im Optimalfall einen Verlag dafür finden möchte. Ja. Aber so, dass man einfach aus dem Blauen heraus einen Verlag anschreibt und der nimmt das dann, ist sehr selten. Also in der Regel geht voraus, dass man schon jahrelang Lesungen gehabt hat, in Literaturmagazinen publiziert hat, dass man einfach ein bisschen sich auch schon in der sogenannten Szene umgeschaut hat und vielleicht den ein oder anderen Verleger schon mal getroffen hat bei einer Veranstaltung. Networking mal wieder. Networking, genau so ist es. Und dann weiß man im Optimalfall eben schon so gut, welche Verlage in Frage kommen, dass man gezielt vielleicht irgendwie eine Connection aufgebaut hat. Das heißt, man hat vielleicht einen Autor bei einer Lesung kennengelernt, der ebenfalls bei diesem Verlag was gemacht hat. Und dann erhöhen sich die Chancen schon einmal um das Dreifache, weil einen jemand empfehlen kann, weil man eine Art Credibility aufgebaut hat. Ja. Und genau. Und dann, also einfache Regeln sind zum Beispiel, man wird natürlich nicht zu einem großen Krimi-Verlag gehen und dort ein experimentelles Buch einschicken. Okay, das heißt, die Verlage sind ja auch wirklich spezialisiert, in was sie publizieren. Genau. Also es gibt ja wirklich es gibt ja Tausende im deutschsprachigen Raum. Und ein guter Hinweis ist oft, dass man in sein eigenes Bücherregal schaut und sich überlegt, die Bücher, die mir gefallen und die mich beeinflusst haben, wo sind denn die erschienen? Das heißt, genau. Auch man muss auch gar nicht so jetzt drauf gehen, wo hat man jetzt Chancen oder den allerkleinsten nehmen oder so, sondern einfach wirklich mal den anschreiben, der am besten passt. Ja, ja. Genau. Okay. Das heißt, das ist so die generelle Vorgehensweise. Ja. Wie man es normalerweise machst, du machst es nicht normal. Doch, eigentlich schon. Jetzt fällt mir eigentlich gerade auf, doch. Was ich noch dazu sagen wollte, ist super, ist natürlich, wenn man schon bei Wettbewerben sich hervorgetan hat oder sowas, dann schreibt man dann auch manchmal Agenten an. Wenn man sofort zu einem großen Verlag möchte nach Deutschland, sollte man eher diesen Umweg über einen Agenten nehmen. Ich habe es genauso gemacht, wie ich es gerade beschrieben habe. Ich war jahrelang schon in Literaturmagazinen unterwegs und habe dann einen anderen Autor, den Robert Prosser, das ist ein ziemlich berühmter Lyriker, kennengelernt und habe ihn einfach gefragt, ob er meinen Text weiterleiten könnte an seinen Verleger, und er hat es gemacht und dem hat das gut gefallen. Okay, das heißt, indem man sichtbar ist, findet man auch entsprechend Abnehmer für das, was man produziert. Exakt. Gut, das heißt, Buch geschrieben, Verlag gefunden, wie geht's dann weiter? Also dann muss das tatsächliche Buch erstmal entstehen. Das ist schon eine Vorlaufzeit von einem halben Jahr, muss man schon einmal rechnen. Das heißt, der wirkliche Print ist das jetzt, oder? Nein, der Print geht heutzutage ganz, ganz schnell. Ja. Was lange dauert, ist natürlich zum Beispiel das Setzen des Buches, das heißt das Layouten, Cover, das sind alle möglichen formellen Vorgaben zu erfüllen, da muss man Dinge wie eine ISBN-Nummer beantragen, das macht natürlich alles der Verlag, aber das ist halt diese Zeitspanne. Ja. Dann geht's zuerst einmal, das ist wahrscheinlich das, was für den Autor am entscheidendsten ist, nimmt sich dann mal der Lektor bei dem Verlag, also Unterschied Verleger und Lektor, der Verleger ist sozusagen der die Geschäftsformen aufrechterhält. Okay. Der Lektor ist der tatsächlich den Text bearbeitet. Okay. Dann nimmt es den Lektor, der hat sich dann schon in ein erstes Manuskript Notizen gemacht. Und dann hat man eine 2- bis 5-stündige Session, wo man diese ganzen Änderungen bespricht. Ja, das heißt, man arbeitet mit dem auch zusammen und es ist dann noch immer das Buch, das man haben möchte. Oder ist es bei dir stark verändert worden? Ist ganz schwach verändert worden. Es war schon ziemlich druckfertig. Okay, ja, genau. Ja. Wir haben aber trotzdem noch viele Kleinigkeiten besprochen, Worte ausgetauscht, allein schon die Reihenfolge des Textes, macht man Zwischenüberschriften und so weiter und so fort. Dann arbeitet man das ein zu Hause, schickt das wieder dem Lektor. Mhm. Dann beginnt die zweite Runde des Reviewens sozusagen. Das Ganze nochmal. Dann macht man das Ganze nochmal. Die werden immer ein bisschen kürzer, weil es sind immer weniger Änderungen. Ja, ja. Wenn man das 3 bis 4 Mal gemacht hat, kommt man schon auf eine Art Finalversion. Mhm. Ja. Dann liegt das mal, dann wird das dem Layouter übergeben, der das macht. Ja. In meinem Fall, das war wirklich was Besonderes, das hat nämlich der Illustrator auch gemacht. Okay, ja, ja. Das heißt, wir haben wirklich so, wir wollten ein Gesamtkunstwerk, wo jede Einrückung irgendwas zu bedeuten hat, enträtselt werden kann, in den Illustrationen auch wieder kleine Hinweise auf die Interpretation stecken und umgekehrt. Also das er heißt, hat das gemacht. Dass der Formfaktor auch ein Teil dieser Kunstform wurde. Okay. Genau. Und dann, wenn das gemacht ist, dann hat man sogenannte Druckfahnen. Ja, okay, das ist dann, das? Das ist ein Stapel A4-Papier, wo jede Seite, also nicht doppelseitig, sondern jede Seite einmal bedruckt ist. Ja. Das bekommt dann einmal der Lektor und einmal der Autor. Mhm. Und dann gehen beide noch einmal durch und suchen Druckfehler. Okay. Also doppelte Leerzeichen oder falsche Beistriche, findet man manchmal natürlich einen Tippfehler und so weiter. Das ist eigentlich die qualvollste Arbeit. Okay. Weil du zu dem Zeitpunkt hast du schon 100 Mal gelesen und es kotzt dich einfach nur an, das Buch. Das heißt, die eigene Arbeit, das, was man geschaffen hat, man beschäftigt sich damit so sehr, dass es einen schon teilweise selber nervt. Genau, genau, sowieso. Ja, ja. Aber da muss man durch, wenn man es dann im Regal sehen möchte. Gut, Druckfahne wird dann eben entsprechend durchgegangen. Dann hast du es handschriftlich reingeschrieben. Ja. Und dann gibst du es noch ein letztes Mal dem Layouter. Mhm. Und der muss das dann schon in im Programm, das heißt, in unserem Fall war das InDesign, muss er es dann einarbeiten. Das kann dann nicht mehr ich machen, sondern das muss er, weil sonst verrutscht das ganze Layout. Ja, ja. Und dann ist es final. Ja. Dann hast du ein PDF und das schickst du in die Druckerei. Okay, das heißt, ein PDF, das kann man jetzt vielleicht am E-Reader sich anschauen, aber wie kommt das dann wirklich in die Regale? Hast du dann noch irgendwie Einfluss? Das ist dann alles beim Verlag. Genau, also es ist dann so, dass der Verlag das dann zur Druckerei schickt. Ja. Früher musste man das sehr aufwendig hinbringen, heutzutage ist das natürlich alles total easy. Mhm. Und die Druckerei stellt dann ein einzelnes Exemplar her. Okay. Das heißt Probeexemplar. Oh. Es wird dir dann zugeschickt und dann schaust du das nochmal gemeinsam an mit dem Lektor oder mit dem Grafiker. Ja. Schaut das Cover wirklich so aus, wie, wie man sich vorgestellt hat, weil es gibt Verfälschungen. Ja, ja. Zum Beispiel RGB und ZMYK, wenn ihr das so sagt. Ja, ja, also einfach die Farbschemen. Die Farbschemen sind unterschiedlich, während RGB leuchtend aussieht, weil es wird gemischt und bei ZMYK wird es übereinander gelegt und das schaut ein bisschen dunkler aus und so weiter. Also man muss schauen, schaut das wirklich so aus, wie man sich vorgestellt hat. Man muss lauter Dinge beachten, die kein Mensch eigentlich in einer Buchhandlung mehr dann jemals bedenkt, wie zum Beispiel, passt der Daumen links und rechts auf das Buch? Okay. Dass man es wenn man es während des Lesens hält, in der U-Bahn zum Beispiel, dass man nicht jetzt irgendwie eine Überschrift verdeckt oder so. Das sind Dinge, die fallen einem erst auf, wenn sie nicht funktionieren. Ja, genau. Hm. Und wenn das passt, dann stellen sie die Auflage her. Okay, das heißt, das ist dann so die letzte Chance für dich, noch irgendwie Änderungen zu machen. Genau. In unserem Fall mussten wir das nicht. Das hat alles super geklappt. Also. Okay. Ja. Das heißt, jetzt ist das Buch in den Regalen, dann wird es hoffentlich gekauft. Stopp, du hast einen Schritt vergessen. Der da wäre? Naja, die Auslieferung natürlich. Okay. Also das ist nämlich auch so eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit, die man als Autor im Optimalfall nicht mitbekommt, aber es ist trotzdem ein wichtiges Detail, nämlich, wie kommt das Buch in die Buchhandlungen? Ja, wie kommt es denn hin? Ja, dafür gibt es eigene Vertreter, die gehen mit Koffern von Buchhandlung zu Buchhandlung und preisen den Buchhändlern dieses Buch an. Wo sie einfach eine Buchsammlung drin haben? Exakt, ja, von den Verlagen, die sie vertreten. Ja, ja. Und ein Teil wird natürlich zu Online-Händlern ausgeliefert, deren Namen wir natürlich kennen. Und dann, man weiß eigentlich nicht, in welchen Buchhandlungen man vertreten ist. Das ist eigentlich die Konklusion daraus. Okay, das heißt, das ist du hast keine Überprüfung vor Ablauf dieser Halbjahresfrist. Ja. Nämlich zur Halbjahresfrist bekommst du eine Abrechnung der verkauften Exemplare. Das heißt, ich habe auch keine Ahnung, wie der Verkauf läuft. Okay. Ich kann es ahnen natürlich, aber... Es ist noch zu frisch aktuell. Exakt, ja. Erst nach einem halben Jahr weiß man es. Ja, ja. Das heißt, bei dir ist gerade noch spannend. Genau. Aber gut, jetzt ist der Vertreter bei der Buchhandlung gewesen. Ja. Jetzt ist es hoffentlich auch viel verkauft worden. Ja. Wie kommst du als Autorin jetzt eigentlich zu deinem Geld? Naja, also eben wie gesagt, ein halbes Jahr später kriege ich die Abrechnung. Ja. Wichtiger ist aber, dass jetzt viele Lesungen geschehen. Ja. Das heißt, Nach dem Buch ist vor dem Buch. Das heißt, erstens das und du wirst es zweitens, mal präsentieren. was jetzt das Wichtigste ist, ist, dass man jetzt herumfährt im deutschsprachigen Ja. Raum, dieses Buch präsentiert. Ja. Und für diese Präsentationen bekommt man meistens auch eine Eine Gage, Gage, ja. ja. Das Genau. heißt, da haben wir schon gesagt, das hast du ja gelernt, Genau. was da ein Genau. vernünftiger Betrag ist. Exakt. Am besten bezahlen die Literaturhäuser. Das Ja. sind auch, die machen sehr, sehr viel Werbung und sind sehr renommiert. Dann gibt es auch tolle Lesereien, wie zum Beispiel Experiment Literatur in Wels oder Buch in Beisel in Wien. Und genau, und je häufiger man vertreten ist, desto mehr kann man natürlich auch verkaufen, weil bei den Ja. Lesungen kaufen immer wieder Ja. ein paar Dutzend Bücher verkauft man da schon. Ja. Und Das genau, so heißt, geht's du voran. gibst dann einfach einen Auszug aus deinem Werk und wenn es den Genau. Leuten gefällt, können sie es gleich mitnehmen, beziehungsweise sie wissen mal, dass es das gibt Genau. und haben im Idealfall für nächsten Geburtstag oder Weihnachten schon eine Geschenkidee. Genau. Okay, das heißt, du bist dann mit deinem Buch auch ordentlich unterwegs. Wie viel ungefähr? Naja, das ist eine sehr gute Frage. Darum stelle ich sie ja. Also 20 Lesungen im Jahr mache ich auf jeden Fall. Okay. Ich war jetzt auch bei der Leipziger Buchmesse. Ja. Solche Sachen zählen dann natürlich auch Ja, dazu. War ja. in Berlin lesen. Genau, und es ist halt schwer abzugrenzen, weil ich lese ja natürlich nicht immer nur aus jetzt diesem Buch, sondern auch dann kommen schon die nächsten Projekte und so Ja, weiter. ja. Es überschneidet sich immer ein bisschen, aber ich bin Okay. schon viel unterwegs. Also insgesamt dieses Jahr bestimmt 2 Monate irgendwo. Okay, wow. Das heißt, als Autor sitzt man erst lang am Schreibtisch und dann ist man viel Exakt, unterwegs. genau. Ziemliches Kontrastprogramm. Aber jetzt stellt sich noch immer die Frage, wie kommst du zu deinem Geld? Wer andere kriegt vielleicht seine Lohnabrechnung, bei Ja. dir schaut es ein bisschen anders aus, oder? Genau, also das ist natürlich von Autor zu Autor unterschiedlich. Es gibt Ja? Leute, die verkaufen so viele Bücher, dass sie davon leben können. Es sind Ja? sehr wenige, Ja? weil dafür musst du auch einige Bücher haben. Und Okay. die Bücher müssen sich konstant verkaufen. Das Ja, heißt, ja. wenn du dir jetzt vorstellst, dass du 8 Jahre lang alle 2 Jahre ein Buch rausbringst, dann verkauft sich das erste natürlich am allerbesten im ersten Jahr. Und du musst es aber schaffen, dass du es am Leben hältst, Okay. sozusagen. Dass es sich nach Okay. 8 Jahren, dass es sich sozusagen aufbaut und dass du Ja, dann ja. 4 Bücher hast, die sich konstant verkaufen. Das ist dann eine Zukunftsträchtigkeit, Ja. die da auch ein Standbein hat. Okay. In der Zwischenzeit sind sehr wichtig Stipendien. Ja. Ich habe jetzt ein sehr großes Stipendium bekommen, eben vom Deutschen Literaturfonds. Okay. Das ist ein Jahresstipendium. Und ja, genau, wenn man sehr sparsam ist, kann man da auch länger als ein Jahr durchaus davon zehren. Okay, wow. Und sonst, ja, wie gesagt, eben Lesungshonorare. Ich unterrichte auch an der Volkshochschule Ja. Literatur und habe dann Das einen kleinen Literaturkurs. Erlernte weitergeben, Exakt, entsprechend. genau. Weil es gibt sehr viele Leute, die möchten gerne ein Projekt realisieren und wissen nicht genau wie oder wie strukturieren sie das Material und da helfe ich dann einfach ein bisschen. Ja, und die letzte Einnahmequelle, die nicht so viele Schriftsteller in Anspruch nehmen, aber für mich ist es auch sehr wichtig, sind Auftragsarbeiten. Okay. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt momentan von der Stadt Mödling schon ein Ja. Folgeprojekt, also Ja. es gab schon ein erstes letztes Jahr, das heißt Frauenspuren zum Beispiel, und da arbeite ich die Lebensgeschichte ja, von Frauen auf, die in Mödling wichtige Dinge geleistet haben und irgendwie Ja, in ja. Vergessenheit geraten sind. Okay. Das heißt, Erst den Fußabdruck hinterlassen und genau. du erinnerst Genau, und das ist eben im Auftrag daran. der Stadt Mödling. Okay. Das heißt, nicht nur die eigene Kreativität, sondern auch ein bisschen was für andere Leute. Aber Exakt. bleiben wir noch mal kurz bei deinen Büchern. Du bist jetzt gerade am Schreiben vom zweiten Buch. Genau. Wie unterscheidet sich das jetzt vom ersten von der Arbeit her? Ist das was Gleiches Ist was oder? ganz anderes. Es ist Okay. ein klassischer Roman. Ja. Das heißt, ein sehr erzählendes Werk, das sicherlich einfacher zugänglich ist. Ja. Und es wird ein sogenannter Anti-Heimat-Roman. Das heißt, Okay. das ist eine Literaturgattung, die sich mit der Vergangenheit Österreichs Ja. beschäftigt, Ja. insbesondere natürlich mit der nationalsozialistischen Ja. Vergangenheit, und geht um eine Physikerin, die für das Begräbnis ihrer Eltern in ein ganz dubioses Dorf reisen muss, wo Okay. Okay. seltsame Also Verhältnisse herrschen. so ein bisschen der Heimatwestern in die Richtung. Genau, ja, aber. Okay. Aber wie arbeitest du jetzt anders daran? Wie gestaltet sich das? Es ist sicherlich so, dass es eine systematischere Arbeit ist, weil ich beim anderen Buch, also bei dem jetzt veröffentlichten Buch, ja nicht wusste, dass es ein Buch wird. Okay. Da hatte ich die Idee, sechs einzelne Textteile zu machen, die miteinander zusammenhängen, aber ich wusste von vornherein nicht, dass das unbedingt jetzt ein Produkt wird. Und das wird ein klassischer Roman. Okay, das heißt, gezielter kannst du jetzt arbeiten. Ja, es ist natürlich schwieriger, auf 400 Seiten eine Geschichte mit einem roten Faden zu versehen. Und das zusammenzuhalten, einfach vom, wie soll man sagen, vom Planungsaufwand her. Ich möchte nicht auf Seite 300 draufkommen, dass ich in der Planung irgendwie einen Schwachsinn gemacht habe und nicht mehr hinter der Idee stehe. Das heißt, ja, insofern ist es anders. Das heißt, du hast das jetzt eigentlich schon durchgeplant, wie das Buch ungefähr aufgebaut soll. Also das Gerüst steht und du befühlst es jetzt. Exakt. Wie ist dann eigentlich so deine tägliche Arbeit? Das heißt, wer anderer geht um 8 in die Arbeit, geht um 5 nach Hause, bei dir wahrscheinlich nicht, oder? Also, eben wie ich jetzt gerade schon angedeutet habe, es gibt verschiedene Aspekte meiner Arbeit, aber wenn wir jetzt rein die Schreibarbeit nehmen, würde ich sagen, dass ich in etwa 7 Stunden am Tag reine Schreibarbeit habe. Ah doch. Ohne Volkshochschule, ohne Auftragsarbeiten und so weiter, also tatsächlich an den Hauptprojekten schreibe. Und ja, da setze ich mich in der Früh hin und trinke einen Kaffee nach dem anderen, habe ein großes Whiteboard in meiner Wohnung und plane da die verschiedenen Entwürfe durch und ja, bin eigentlich den ganzen Tag für mich selbst verantwortlich. Was mir aber sehr liegt eigentlich. Ich bin super, also diszipliniert kann man gar nicht sagen. Ich mache es einfach wirklich am liebsten. Macht einfach Spaß. Genau. Okay. Also du setzt dich halt wirklich hin und 7 Stunden durchgehend schreiben, revisieren, überlegen. Genau, ja. Also einzige Unterbrechungen sind eigentlich, wenn ich mich mit Kollegen treffe, weil man muss sehr, sehr viel, eben wie ich schon gesagt habe, networken, dann reden wir über Veranstaltungen, dann habe ich ein Treffen mit meinem Lektor, weil wir irgendeine Veranstaltung wieder dort planen und so weiter. Also diese Sachen sind natürlich schon auch Teil der Arbeit, aber für gewöhnlich sitze ich tatsächlich sehr lange am Schreibtisch und ja. Bis es dann entsprechend wieder ans Touren geht für dich. Genau. Wenn jetzt jemand ein Buch schreiben möchte, du hast ja schon gesagt, du lehrst das auch ein bisschen. Ja. Wenn jemand ein Buch schreiben möchte, was würdest du denen so grundlegende Tipps geben? So das Einmaleins des Autorendaseins. Boah. ja, wenn es ein Einmaleins gäbe, dann glaube ich... So einfach ist nicht, meinst du? Nein, nein. Sondern was sind so ganz grundlegende Sachen? Also was ich wirklich empfehlen würde, ist vorher zu planen. Ja. Und vorher mal zu strukturieren. Es gibt auch Autoren, die strukturieren und planen gar nicht. Aber die schreiben einfach. Ja, aber es ist sicherlich nicht die zeitsparsamste Methode. Also wenn jetzt jemand auch sagt, ich möchte gern etwas zu Papier bringen und ich habe vielleicht jetzt einen anderen Job, einen 40-Stunden-Job oder so, dann möchte man natürlich das möglichst ökonomisch von der Zeitplanung her machen. Und da würde ich wirklich empfehlen, zu planen. Das heißt, vorher mal ein Exposé zu schreiben. Ja, das ist was? Was ist ein Exposé? Ein Exposé ist eine Zusammenfassung der Handlung oder des Konzeptes eines Buches. Ganz wichtig, wir reden ja nicht nur von Büchern. Man kann ja nicht nur Bücher schreiben, sondern ich schreibe zum Beispiel auch Hörspiele. Das sind dann eher so Dramenmanuskripte quasi. Okay. Braucht auch ein Exposé. Das heißt so kurz auf einer Seite mal zusammengefasst, worum geht's. Exakt, genau. Und egal, was man damit machen möchte, es ist auch immer wichtig, ein Exposé zu haben. Ob man das jetzt an einen Verlag schicken möchte, der braucht ein Exposé. Ob man das... zu einer Förderstelle schicken möchte. Ob man jetzt sagt, man will ein Theater machen und schickt das an die Schauspieler, man braucht immer ein Outline. Das ist ein Exposé, ist auf jeden Fall ein Benefit. Ja, das heißt, das ist das, worum geht's in deinem Buch. Exakt, da sollte auch draufstehen, wie viele Seiten soll das haben, was für ein Genre ist das, was sind die dominierenden Themen etc. Und dann würde ich aber auch noch empfehlen, dass man jedes Kapitel oder das, was man Tag für Tag macht, auch zusammenfasst. Also ich setze mich in der Früh hin und schreibe mir eine Liste, was will ich an diesem Tag erreichen. Und was soll in diesem Kapitel drinstehen? Sonst verliere ich mich in einer Beschreibung über irgendetwas, das gar nicht zentral ist, habe 2 Stunden verloren und das Kapitel schaut überhaupt nicht so aus, wie es eigentlich ausschauen soll. Okay, das heißt, dadurch kannst du wesentlich zielgerichteter arbeiten, doch das erreichen, was du entsprechend erreichen möchtest. Exakt. Also wissen, worum es geht, sich organisieren, sind, glaube ich, gute Ratschläge für angehende Autoren. Genau, und dann ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man es Leuten zeigt, die wirklich extern sind. Mhm. Das heißt nicht Familienmitgliedern oder Freunden, weil sie super schaffen... Super, ist es geworden. Ja, sie schaffen das sehr schwer, sich von ihren eigenen Eindrücken zu lösen, sondern es besser jemandem zeigen, der entweder gar nichts mit Literatur zu tun hat, das mache ich sehr häufig, weil man so schafft, sich von Erwartungen zu lösen, die schon von vornherein jetzt an das gestellt werden, was jetzt der Markt will oder so. Und vor allem... Am Schluss muss man es ja an lauter Leute verkaufen, die vielleicht nicht Literatur studiert haben oder die vielleicht am liebsten in der S-Bahn lesen und deren Aufmerksamkeit dann mal kurz abgelenkt ist. Also damit meine ich nicht, man soll es vereinfachen, sondern man soll testen, ob das Manuskript auch so viel Zug hat, dass es selbst dann begeistert, wenn jemand nicht ein Riesenfachwissen hat. Okay, ob es funktioniert einfach. Genau, genau. Okay, okay. Das heißt... Als Autorin klingt spannend, klingt abwechslungsreich. Ja. Wusstest du immer schon, dass du das werden möchtest? Ich meine, mit 15 hast du ja gesagt, hast du angefangen. Ja, das war ich immer war schon. Da schon wirklich der Gedanke da, ich möchte das professionell machen? Ja, auf jeden Fall. Von Anfang an gleich. Ich hatte auch eigentlich immer schon ein Talent dafür und das Einzige, was ein bisschen Bewusstseinsbildung gebraucht hat, ist eben erst einmal herauszufinden, was das bedeutet, Schriftsteller zu sein. Ja. Man stellt sich das ja komplett anders vor und insbesondere in der heutigen Zeit ist so viel Publicity dabei. Ja. Also ich habe mir vorgestellt, dass wirklich 100% der Zeit zwischen Schreiben und dann ein bisschen Lektorat vielleicht drauf geht. Das ist ein absoluter Blödsinn. Wir dürfen nicht vergessen, Schriftsteller zu sein in Österreich bedeutet, neuer Selbstständiger zu sein. Ja, es bedeutet Selbstständigkeit. Mhm. Und das heißt, ganz viel auseinandersetzen mit Steuern, Versicherung, Stichwort SVA, Honorarnoten schreiben, ablegen, Steuererklärung, Dinge absetzen, kann ich einen Raum als Arbeitsraum deklarieren? Das heißt, ganz, ganz viel administratives Zeug. Ja. Und wir alle, in unserer Gesellschaft werden wir auf ein Angestelltenverhältnis hin erzogen. Ja, ja. Das heißt, jeden Monat landet ein bestimmter Betrag Geld auf meinem Konto. Mhm. Und viele Leute, also man muss ja nur mal mit den Menschen reden, stehen schon am 25. oder am 21. ohne Geld da und warten dann auf ihr nächstes Gehalt. Ja. Und das geht nicht als Selbstständiger. Eben. Du musst knallhart kalkulieren und du musst schauen, dass du nächsten Monat weißt, wo dein Geld herkommt und dass du es dir einteilst. Ja. Also, als Autor, wenn du jetzt teilweise ein halbes Jahr nicht einmal wirklich weißt, wie gut verkauft sich mein Buch jetzt richtig, wirklich, umso schwieriger. Genau. Genau, das heißt, man braucht immer mehrere Standbeine. Ja, ja. Und man muss auch denken, also ich muss jetzt denken, zu welchem Literaturfestival werde ich im Herbst 2018 eingeladen. Okay. Und das hat mich sehr viel Zeit gekostet, bis ich begonnen habe, so zu denken. Das heißt, das ist auch ein sehr romantisierter Beruf, der kreative Schriftsteller, der einfach sein Buch schreibt und einen Geistesblitz nach dem anderen hat und dann erfolgreich ist. Ja, genau. Aber ist nicht so, ne? Nein. Ich meine, ist auch ein Teil davon. Ist ein Teil davon, ja. Aber ja, nicht nur. Ja, ja, genau. Okay, das heißt, wie teilt sich das ungefähr auf von, ich sag mal, wirklicher Autorenarbeit, Abgrenzung zu dem, was du gerade eben erwähnt hast? Kann man da... Gute Frage. Also es gibt dann tatsächlich jetzt zum Beispiel bei der Buchpräsentation, vor der Buchpräsentation, habe ich wahrscheinlich 90% der Zeit für einen Monat mal nur auf Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Okay, wow. Auch Presse und so weiter ist ja ein großer Bereich, ist ein wichtiger Multiplikator beim Buchverkauf. Und sonst schaue ich schon, dass ich jeden Tag was auf Social Media mache. Also, dass ich irgendwie auf Instagram was poste oder Twitter funktioniert ganz gut. Dass ich mein Facebook-Profil update mit den ganzen Veranstaltungen, die ich plane und so weiter und so fort. Also präsent sein, sichtbar sein, immer wieder. Ja, der Beruf des Autors klingt super interessant und... Ich danke dir. Danke. Und wenn ihr die Bücher von Raffaela Edelbauer jetzt schon verschlungen habt, dann schaut doch einfach auf ihrem Twitter-Account vorbei. Sie ist als @raffiedel unterwegs. Auf Instagram heißt sie Sprachspiel und sie ist auch auf Facebook unterwegs. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann hinterlasst ein Abo auf iTunes und unterstützt mich auf Patreon. Dort bin ich unter viel zu tun zu finden. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao.